Eine Familie, die nicht mehr als ein Kind bekommt, soll belohnt werden. Mit Geld. Das ist eine von 13 ungewöhnlichen Forderungen, die die Autoren des neuen Berichts an den Club of Rome an die Industrienationen stellen. 1% ist genug. Mit wenig Wachstum soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen, heißt das Buch. Die Zukunftsforscher Jorgen Randers und Graeme Maxton sind die Autoren der Studie. Die Forderungen, die sie in 1% ist genug stellen, sollen Ungleichheit reduzieren, Demokratie fördern und den Klimawandel bremsen. Und dazu bräuchte es kein Wachstum, sagt Maxton. Der Grund für den Klimawandel ist doch, dass wir immer mehr Wachstum wollen. Und deshalb brauchen wir immer mehr Ressourcen. Und das braucht wieder mehr Energie. Das produziert dann CO2 und das ist Schuld am Klimawandel. Das Wirtschaftssystem ist also eher der Grund für unsere Probleme und nicht ihre Lösung. Die Anliegen des Club of Rome liegen auch dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Herzen. Gerd Müller verweist auf die Tradition des Club of Rome. 1972 veröffentlichte der Club of Rome erstmals einen solchen Bericht. Die Grenzen des Wachstums sorgt damals für viel Aufsehen. Wir leben mehr wie je zuvor in einem globalen Dorf. Alles hängt in der Welt mit allem zusammen. Und Sie setzen jetzt wieder ein starkes Zeichen. Der CSU-Politiker hält den Club of Rome für visionär und lobt, dass er nicht nur Probleme benennt, sondern auch Lösungen bietet. Jorgen Randers spricht von leicht realisierbaren Maßnahmen. Neben der kinderarmen Familie fordern die Autoren zum Beispiel, dass das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre angehoben und dass zugleich aber die Jahresarbeitszeit verkürzt werden soll. Also mehr Ferien, weniger Menschen in Vollzeitjobs und so weniger Arbeitslose. Für diejenigen, die dann trotzdem noch arbeitslos sind, soll das Arbeitslosengeld angehoben werden. Den beiden Forschern ist bewusst, dass sie mit ihren Forderungen keine offenen Türen einrennen werden. Und obwohl sie sie leicht realisierbar nennen, spricht Randers auch von vielen Opfern, die mit der Umsetzung der Forderungen einhergehen werden. Und auch der Entwicklungsminister sagt voraus, dass der Bericht viel Kritik sowohl von links als auch von rechts bekommen werde. Trotzdem, er hält auch die radikalen Forderungen für sinnvoll. 10 Tonnen CO2 pro Kopf im Verhältnis zu 0,8 in Bangladesch und in Indien. Unser Wirtschafts- und Konsummodell ist nicht das Zukunftsmodell für Indien und Afrika. Schon vor 3 Jahren hatte die Enquete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität im Bundestag ähnliche, wenn auch nicht ganz so radikale Ergebnisse hervorgebracht. Ihr Ziel war es, den Wohlstand eines Landes neu zu definieren, ihn nicht nur an Wachstum festzumachen, sondern auch mit ökologischen und sozialen Parametern zu verbinden. Diese Ergebnisse, so Müller, verstaubten gerade irgendwo im Bundestag. Vielleicht haben lautere Forderungen mehr Erfolg.